Deine Schwestern, Tante Therese, waren sämtlich hübsch und grad. Du warst dafür der Tribut an die Dämonenwelt gezahlt. Dich mit deinen Flammenhaaren, deinem Feuermal am Kinn, den unendlich großen Füßen nahmen sie als Fügung hin. Hocktest meistens in der Küche, hast die Mahlzeiten gemacht und du spültest ihre Schüsseln während ihrer Hochzeitsnacht. Du saßt stundenlang an Wiegen, summtest, horchtest auf den Wind und warst selig, wenn sie sagten, diesmal wäre es dein Kind. Man ertrug dich, ließ dich leben, durftest auch vor Türe gehen. Selbst den Tickern frohen Leichnam haben sie dir fast verziehen. War das ehrlich oder Rache, wenn du die Gardine nahmst, sie um Kopf und Schulter legtest, so zur Prozession rauskamst? Ob man dich auch schlug und einschloss, spätestens an der Station. In Dr. Stratmanns Blumengarten knietest du, wenn wir kamen schon. Sangst voll Inbrunst Litaneien oder auch ein Weihnachtslied. Alle lachten, doch der Pfarrer kam zu dir und sang laut mit. Ja, Tante Therese, deine Schwestern sind nicht mehr auf dieser Welt. Ihre Kinder, klug und freundlich, zahlen jetzt dein Pflegegeld. Deren Kinder, nämlich heißt es, hätten vor dir große Angst. Hörst du, die du allen Kindern nachts die Angst nahmst, wenn du sangst? Auch der Pfarrer ist nicht weise, so wie es der Alte war. An frohen Leichnam treten leise dicke Männer zum Altar. In Dr. Stratmanns Blumengarten drehen dich ganz sanft herum und bringen dich in der Gardine zurück ins Sanatorium. Ja, Tante Therese, ist schon richtig, früher, das ist lange her. Wie du aussiehst, die Gardine, das darf heute keiner mehr. Ja, ja, auch der Schnee ist anders, nicht so weiß wie früher mal. Herr, erlöse dich und andere hier aus diesem Jammertal.